Das bedeutet, dass in Europa, in Südosteuropa womöglich neue Terrorzellen sich bilden können, die ganz Europa bedrohen. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die islamistische Radikalisierung in Kosovo. Der Anlass dafür ist der Artikel auf Welt.de, wo das Folgende berichtet wird. Im Artikel der Welt Online wird angezeigt, dass es in Kosovo zu einer radikalen Strömung kommt in der islamischen Bevölkerung, finanziert durch Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien. Das bedeutet, dass in Europa, in Südosteuropa womöglich neue Terrorzellen sich bilden können, die ganz Europa bedrohen. Wie sind die Reaktionen von europäischen Ländern oder von Russland oder Amerika? Was kritisiert wird, ist, dass niemand aktiv wird. Weder Russland, noch die Europäische Union, noch die Bundesrepublik oder die Vereinigten Staaten. Das heißt, die Situation dort wird im Prinzip nicht kontrolliert. Die Situation dort ist sehr unübersichtlich, wird aber offensichtlich nicht als so gefährlich wie im Nahen Osten oder Nordafrika eingeschätzt. Das heißt, es wird vielleicht einfach nur unterschätzt, was sich dort momentan abwickelt. Und wie kam das überhaupt dazu? Offensichtlich durch die soziale missliche Lage vor Ort. Nach den Balkankriegen, das heißt der Auflösung von Jugoslawien, ist der Status von Kosovo nach wie vor strittig. Es ist ein Land mit einer sehr schwachen Wirtschaft. Die Bevölkerung versucht der Armut vor Ort durch Auswanderung zu entfliehen. Viele werden dann jedoch von den Staaten, in denen sie sich aufhalten als Alternative, ausgewiesen, mitunter auch von Deutschland. Das heißt, es gibt sehr viel Armut, es gibt eine politische Unsicherheit, soziale Unsicherheit und der Status des Kosovo selbst geriet immer wieder in Schwanken, weil auch innerhalb der Europäischen Union viele Staaten Kosovo nicht als souveränen Staat anerkennen wollen, sondern immer noch völkerrechtliches als Bestandteil Serbiens erachten. Okay, du schilderst eine ziemlich düstere Situation. Vielleicht ist es doch fast so gefährlich wie im Nahen Osten. Es ist nicht so gefährlich. Das, was jetzt geschehen sollte, wäre, das Problem direkt von Anfang an zu analysieren, Lösungen zu finden und es gar nicht dazu kommen lassen, dass sich Entwicklungen wie im Nahen Osten und Nordafrika dann tatsächlich ergeben. Das ist das, was auch angefragt worden ist von der Linken an die Bundesregierung, die diese Analyse der Situation vor Ort forderte. Traurigerweise ist aber dennoch bis dato nichts geschehen in Bezug auf diese religiöse Radikalisierung. Das heißt, man sollte von Anfang an dagegen vorgehen. Warum wird die Situation dort nicht kontrolliert? Ich gehe davon aus, dass einfach die geopolitisch Europa und die Vereinigten Staaten, die das zu kontrollieren hätten, im Rahmen der NATO-Mission mit der KFOR, das ist diese internationale Truppe, die dort eingesetzt wird, seit der Abspaltung des Kosovo von Serbien, die sind einfach nicht mit den Ressourcen ausgestattet. Sie verfügen nicht über das Personal und man ist politisch in Bezug auf das, was sich in Nordafrika und Nahost und in anderen Regionen der Welt einfach überfordert. Das heißt, offensichtlich hat man die Situation auf dem Balkan komplett unterschätzt. Ich denke nicht, dass man bewusst will, dass der Kosovo sich politisch und religiös radikalisiert. Okay, im Artikel werden auch Erdogan, AKP und die Gülen-Bewegung erwähnt. Wie ist das einzuordnen? Punkt 1, es gibt historische Anknüpfungspunkte. Das heißt, die Region, diese Region des Balkans gehörte zum Osmanischen Reich, dem Vorgängerstaat der modernen Türkei. Es gibt immer noch sehr starke kulturelle Bindungen und historische Bindungen, insbesondere in von Albanern besiedelten Räumen im Balkan, das heißt Albanien, Kosovo, Teile Mazedoniens zur Türkei, auch bedingt durch den islamischen Glauben der Albaner, der immer politisch die Albaner Richtung Türkei blicken lassen. Und das heißt, die Türkei versucht, das ist das, was Kritiker sagen, auch im Artikel, eine Art neu-osmanische politische Expansion in Südosteuropa, anknüpfend an das Osmanische Reich und seine Geschichte der Eroberungen und der historischen Hoheit bis zur Auflösung des Osmanischen Reichs über diese Region. Punkt 2, die Türkei exportiert die inneren Auseinandersetzungen, die inneren politischen Auseinandersetzungen des eigenen Landes. Das heißt, die AKP und Erdogan, die jetzt als neuen Erzfeind die Gülen-Bewegung ausmachen in der Türkei als Hauptgegner. Und es wird mitunter von der Erdogan und von der AKP-Regierung kritisiert, dass in Kosovo die Gülen-Bewegung auch sehr aktiv sei. Es gibt da verschiedene kulturelle und bildungstechnische Einrichtungen in Kosovo, die direkt wohl offensichtlich von der Gülen-Bewegung finanziert werden. Diese sollen geschlossen werden. Das heißt zusammengefasst, eine neue, an das Osmanische Reich anknüpfende Expansionspolitik der Türkei im Balkanraum, vor allem in den von Albanern besiedelten Räumen des Balkanraums. Punkt 2, eine Auslagerung interner Konflikte der Türkei auf das Ausland, insbesondere auch auf den Bereich des Balkan, Kosovo, Albanien und Mazedonien. Okay, gut, das klingt auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und was könnte die Lösung dieses Problems sein? Die Lösung wird wahrscheinlich sein, sollte sich die Europäische Union, sollten die Vereinigten Staaten sich tatsächlich darum bemühen, eine Lösung bald zu finden, mehr zu investieren, die sozialen Verhältnisse zu verbessern, den Kosovo und die Staaten, die noch nicht der Europäischen Union angehören, in den Raum vielleicht stärker zu integrieren in einen gemeinsamen Markt, die politische Stabilisierung dieser Länder und darauf so achten, dass diese Länder tatsächlich sich dann auch stärker demokratisieren, beziehungsweise dann auch stärker sich eher dem Westen zuneigen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Ja gut, aber die Frage ist halt, wie sollte diese kulturelle und wirtschaftliche Annäherung stattfinden? Okay, Kosovo kann kein EU-Mitglied werden, aber wie soll es sonst aussehen? Durch mehr Investitionen. Das wird sicherlich über das Wirtschaftliche gelöst werden können, sofern die Mittel bereitgestellt werden. Das heißt, wenn die Menschen eine wirtschaftliche Perspektive sehen, sind sie schwerer für Radikale zu erreichen, sowohl politisch als auch religiös. Aber was heißt Investition? Sollte die EU einfach Kosovo Geld schenken oder... Nein, also was heißt gut, Strukturhilfen und Entwicklungshilfe sind auch in diesem Kontext im eigenen Interesse. Warum? Punkt 1, man will nicht mehr, dass die Kosovaren massiv auswandern. Und Punkt 2, man will auch keine politische und religiöse Radikalisierung, die langfristig mehr kostet, weil man mitten in Europa plötzlich Terroristen mit Terrorismus konfrontiert wird, der direkt vor der eigenen Haustür steht. Ja gut, aber das, was du sagst, passiert schon in Afrika, es passiert auch im Nahen Osten. Für mich klingt die Idee der Investitionen immer noch sehr utopisch, weil wir sehen, dass diese Politik in anderen Regionen zu nichts gebracht hat. Ich weiß nicht, ob das utopisch ist. Im Gegensatz zu anderen Konflikten in der islamischen Welt oder in Regionen mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung, in der es auch eine religiöse Radikalisierung und politische Radikalisierung gegeben hat, befindet sich die Radikalisierung im Kosovo in einem Anfangsstadium. Das heißt, noch können wir aktiv gegen dieses Problem angehen. Gut, und was denkt ihr? Findet ihr die Probleme in Kosovo lösbar? Oder denkt ihr, dass man im Grunde genommen sich damit abfinden muss, dass sich im Balkan die Situation verschlimmert wirtschaftlich und dass die Menschen einfach auch religiös immer radikaler werden? Und wenn euch das Video gefällt, bitte liked und teilt es. Ciao! Danke und ciao!